Martin! Ja, komm! Martin, my only love, I want to see you too. Sau lustig. Ja, unser nächstes Stück heißt Donna Amella. Hey, hey! Die schönen Text. Und hier der weltbeste Schlagzeuger. Martin! Neulich in der Drogerie wegen Drogen und der Mini-Plee traf ich Donna Labella Amella.